Wir sind eine Familie, Digga. Verstehst du? Und dann geht's um Essen und um alles, Digga. Verstehst du? Dann geht's um, wo ich penne und so. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach sieben. Erst wenn das letzte Pack gerollt ist, pack ich hier ein. Ich wollte den Scheiß, also soll's jetzt so sein. Verfolgst du's allein? Nein. Meine Beute wird geteilt, der Erfolg bringt den Neid. Therapeuten suchen Streit, sagen du bist Soziopath. Auch der Hurensohn von Staat kriegt ne Kugel in sein Arsch. Ich blute für mein Schnapp, ich hafte für die Gang. Verteidige die Fam, es macht alles einen Sinn. Reingehen, rauskommen, Feinde ausnocken. Hatte mir was vorgenommen, doch hab schon wieder Post bekommen. Du Fotzensohn, fick deine Mama jetzt. Jeder weiß, du petzt, wenn du in der Scheiße steckst. Hab kein Respekt vor Ratten, die das Schiff verlassen. Bring sie ran und ich fick die Spassen. 187, wir sind hilfsam machen. Und darauf kannst du dich verlassen. Erst wenn das letzte Pape gerollt ist, dann pack ich ein. Nur wenn das beste Ace im Joint ist, dann werd ich ein. Ich mach's nochmal deutlich. Meine Mannschaft die geilste, niemals alleine. Angst hab ich keine. Erst wenn das letzte Pape gerollt ist, dann pack ich ein. Nur wenn das beste Ace im Joint ist, dann werd ich ein. Ich mach's nochmal deutlich. Meine Mannschaft die geilste, niemals alleine. Angst hab ich keine. Seit 2012, Digga, dreimal auf Tour. Ich bleib in der Spur, es ist Zeit für ne Uhr. Weiterhin stur, das ist meine Natur. Rein in die Booth und schick Feinde auf Kur. Meine Masche zu krass, hab ne Maske im Sack. Bis die Kasse bei mir platzt, lass es krachen in der Nacht. Was? Leb nach meinen Regeln, fick diesen Staat. Und Bescheine regnen, dreht der Nigga richtig am Rad. Mit den Flitschen im Park wird der Rahmen gesprengt. High sein vor Eiweiß, der Hase am Brennen. 187, ich mache mich gerade für die Gang. Fahre keinen Benz, aber hab tausenden von Fans. Shisha mit Eich. FIFA und einbauen, High rauchen mit lilanen Einkaufen. So geil aussehen, lass die Weiber heiß laufen. Mein scheiß Outfit kostet circa 1. Wenn das letzte Pape gerollt ist, dann pack ich ein. Nur wenn das beste Ace im Joint ist, dann werd ich ein. Ich mach's nochmal deutlich. Meine Mannschaft die geilste, niemals alleine. Angst hab ich keine. Wenn das letzte Pape gerollt ist, dann pack ich ein. Nur wenn das beste Ace im Joint ist, dann werd ich ein. Ich mach's nochmal deutlich. Meine Mannschaft die geilste, niemals alleine. Angst hab ich keine. Hast du na, was machst du da? Hast du Gras? Warst du Knast? Sie will Foto, ich mach Schnapp. Zur Belohnung gib's mein Schwanz. Mach mich gerade für die Gang. Die Schaff und am Hemd wird deinen Namen brechen. Nasen, deine Barbie geht dir frei. Durch mein Gaunergang mach ich dir V-Mann Angst. Meine Laune schwankt, geh auf Distanz. Meid den Blickkontakt, sonst ist gleich Schicht im Schacht. Mitternacht in der Stadt, schickster Schlag, gitter Stadt. Irgendwie klappt, längst verkackt, Polizei hängt am Sack. Meine Schlampe lenkt dich ab, 3 Uhr nachts, dein Fenster kracht. Gangster machen Schnapp, Schnapp. Du bist ein Verlierer, du nicht so auf Lila. Deine Schuhe sind von Fehler. Wir leben auf einem Planeten von Affen. Bewegen die Masse, die Mädels an Gaffeln. Geschäfte laufen, Hunde verkaufen. Fuck in den Augen, ne Runde verschnaufen. Jäger das Taster, mag das so Basta. Rappen vom Benz, man fache mit Master. Egal ob mit Glatz oder mit Rasta. Und dann mal krasser, unantastbar.